Frank Zappa mit seinen Mothers of Invention anno 1966. Trouble, More Trouble Every Day, ein Track vom Debütalbum der Mothers Freak Out aus dem Jahr 1966. Der Song More Trouble Every Day wurde von den Aufständen im Stadtteil Watts von Los Angeles inspiriert. Und was hier gesagt wird, auch gerade über die Präsentation der Gewalt in den Medien, hört sich ziemlich aktuell an. Verwunderlich, dass es davon noch keine Coverversion gibt. Am Mittwoch sah ich mir die Krawalle an. Ich sah die Polizisten auf der Straße und die anderen schmissen mit Steinen und Kram und schnappten nach Luft in der Hitze. Ich hörte mir die Berichte an, wie sie den Whisky rumgehen ließen. Ich sah, wie ein Supermarkt in Flammen und Rauch aufging. Ich sah zu, wie auf der Straße jeder mal an die Reihe kam, mit Treten und Zertrümmern und Knüppeln und Schlagen und Messerstechen und Feuer legen. Und so sitze ich da und warte und hoffe mal das Beste. Demnächst fange ich noch an zu beten. Jedes Mal, wenn ich sie sagen höre, gegen den Ärger ist kein Kraut gewachsen, den kriegen wir jeden Tag. Na, von mir aus könnt ihr einpacken und die Fliege machen. Ich habe danach keinen Bedarf, Baby. Steckt euch euren Fernseher an den Hut. Die ganzen Sportsendungen, diesen öden Schwindel und die ganzen unbestätigten Meldungen dazu. Ich sehe in diesen miesen Kasten rein, bis ich Schädelbrummen kriege. Wenn ich mir so anhöre, wie diese Reporter sagen, wir bringen es als Erste aufs Tapet. Die Burschen von Kanal so und so sind wie immer zu spät und des Weiteren versichern sie dann noch, dass sie eine Sendung nur unterbrechen, um eine heiße Meldung abzusetzen. Sie sagen, wenn der Laden heute hochgeht, sind sie die Ersten, die es melden. Denn die Jungs, die sie draußen haben, die arbeiten hart und verstehen ihr Geschäft. Und wenn eine Nachricht zu haben ist, ehe sie jeder auf der Straße weiß, dann kriegt sie niemand schneller als wir. Und unsere Reportagen sind nicht zu schlagen. Und wenn wieder mal eine Frau am Steuer von der MP-Salve aus dem Sitz gerissen wird, dann haben wir rechtzeitig einen mit einer Brownie dort. Das sehen sie dann alles live. Soweit ein Zitat aus More Trouble Every Day von Frank Zappa. Jüngeren Datums als dieser Song ist das nächste Lied. Er wurde sozusagen im Rahmenprogramm eines Weltwirtschaftsgipfels in Seattle letzten Dezember aufgeführt. Die Demonstrationen gegen diesen Gipfel blieben aus verschiedenen Gründen nicht friedlich. Jetzt ist eine bemerkenswerte LP mit ausführlichen Anmerkungen in einem Beiheft zu diesen Ereignissen erschienen und Anmerkung zur World Trade Organization. Die Musik, die am 1.12.1999 in Seattle aufgenommen wurde, wurde gespielt von einem relativ spontan zusammengestellten Ensemble. Kim Thayil von Soundgarden spielte Gitarre, Gina Mainwall von Suite 75 Drums, Chris Novoselic, ehemals Nirvana Bass, und Jello Biafra, ehemals Dead Kennedys und unermüdlicher Aktivist, sorgte für die Texte und den Gesang. In dem Song Electronic Plantation werden unmenschliche Arbeitsbedingungen beschrieben, und zwar in der Computerbranche. Letztlich unterscheiden sie sich nicht von der Sklavenarbeit in den sogenannten Sweatshops.